erzählen. Denn probieren wir, wie heißt Rosa oder so. Und die Tat auf den Tisch wie ein Go, Go, Go. Kommt mal wieder gar nicht so drauf an. Und Leder träumt von einem Pelikan. Überhaupt ist alles längst zu spät. Und der Nervenmaß weiß auch nicht mehr, wie es weiter.